Der Winter, der ist mir nicht wieder, so frei mit den erst nicht schlecht. Wenn dicht fallen die Flocken hernieder, die schneiden, das ist mir grad recht. Und ist dann das Land weit umsponnen, für mich gibt's besondere Wonnen. Vor Bretel, gieriger Schnee, juhu, das ist halt meine höchste Idee. Vor Bretel, gieriger Schnee, juhu, das ist halt meine höchste Idee. In Berg hinein tut's mich heut ziehen, da hat sie schön langsam auf Höhe. Da spür ich kein Block, keine Mühen, kein Hunger, kein Durst, tut mir weh. Bevor ich das Ziel mir errungen und Schnee und Eis trotzig bezwungen, vor Bretel, gieriger Schnee, juhe, das ist meine höchste Idee. Vor Bretel, gieriger Schnee, juhe, das ist meine höchste Idee. Doch die steht schon fest ohne Zweifel, passieren kann da allerlei. Passt nein und krumm wie der Teufel, und knackst dieser Schwartling entzwei. Da stehst noch und schaust all weit dümmer, und hast in der Hand deine Trümmer. Drei Bretel, gieriger Schnee, oi weh, da hast jetzt eine höchste Idee. Drei Bretel, gieriger Schnee, oi weh, da hast jetzt eine höchste Idee. Und kommt dann der Mai in die Lande, und es regnet und donnert und blitzt. Er sprenget die eisigen Pfande und der Skiläufer keuchet und schwitzt. Dann trägt er wohl 2000 Meter in Berg hinauf auf seine Bretter. Zwei Bretel und nirgends ein Schnee, da hast du die höchste Idee. Zwei Bretel und nirgends ein Schnee, da hast du die höchste Idee.